Abschnitt 86 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Peter Badurek. Der Fuchs und die Gänse. Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine Herde schöner, fetter Gänse saß. Da lachte er und sprach: »Ich komme ja wie gerufen, ihr sitzt hübsch beisammen, so kann ich eine nach der anderen auffressen.« Die Gänse gackerten vor Schrecken, sprangen auf, fingen an zu jammern und kläglich um ihr Leben zu bitten. Der Fuchs aber wollte auf nichts hören und sprach: »Da ist keine Gnade, ihr müsst sterben.« Endlich nahm sich einer an das Herz und sagte: »Sollen wir armen Gänse doch einmal unser Jungen frisch leben lassen? So erzeige uns eine einzige Gnade und erlaub uns doch ein Gebet, damit wir nicht in unseren Sünden sterben. Hernach wollen wir uns auch in eine Reihe stellen, damit du dir immer die fetteste aussuchen kannst.« »Ja«, sagte der Fuchs, »das ist billig und ist eine fromme Bitte. Betet, ich will so lange warten.« Also fing die erste ein recht langes Gebet an. Immer »ga, ga«. Und weil sie gar nicht aufhören wollte, wartete die zweite nicht, bis die Reihe an sie kam, sondern fing auch an »ga, ga«. Die dritte und vierte folgte ihr, und bald gackerten sie alle zusammen. Und wenn sie ausgebetet haben, soll das Märchen weitererzählt werden. Sie beten aber alleweile noch immer fort. Ende von Abschnitt 86.